Die koreanische Raumfahrtgesellschaft wurde gegründet und begann mit ihrer Arbeit. Die Gesellschaft, eine zivile Organisation, der die Wissenschaftler und Techniker im Bereich für die Anwendung der Raumfahrttechnik und die Lehre und Forscher der Universitäten und Hochschulen angehören, hat es zum Ziel, durch aktiven wissenschaftlichen Austausch im In- und Ausland die friedliche Entwicklung und Nutzung des Weltraums, des gemeinsamen Reichtums der Menschheit zu fördern. Als ihre erste Arbeit veranstaltet die Gesellschaft im November dieses Jahres das Seminar über Raumfahrttechnik 2016. Das Motto des Seminars, das in mehrere Bereiche wie Weltraumstoffe und Elemente, Grundwissenschaft, Anwendungstechnik und Gesellschaftswissenschaften geteilt stattfindet, lautet: Der Aufbau einer zivilisierten sozialistischen Nation und die Raumfahrttechnik Koreas.